2105 ist eine Zahl. Erik Cisar ein Name. Ein junger Mann von 21 mit einer Mutter, Schwestern, einer 18 Jahre alten schwangeren Ehefrau, die um ihn weinen. Aufgebahrt in einem weißen Sarg am Straßenrand einer ärmlichen Vorstadt von Manila. Erik hat Shabu geraucht, eine chemische Droge wie Ecstasy, der billige Kick der Armen auf den Philippinen. Aber gestorben ist er durch die Kugeln aus den Dienstwaffen von Polizisten. Erik Cisar hat sich der Verhaftung widersetzt, die Beamten bedroht, sagt die Polizei. Reporterin Amor Virata sagt etwas anderes. Die Polizisten behaupten immer, dass sie schießen mussten, weil der Verdächtige ihnen die Waffe entreißen wollte. In diesem Fall haben wir ein Handyvideo, das zeigt, der junge Mann wollte sich ergeben. Er stand da mit erhobenen Händen, umringt von 4 Polizisten, die dann mehrmals auf ihn feuerten. Wollen Sie es sehen? Ich habe die Bilder. Ich habe die Bilder. I have the picture. I have the picture. 2105 Tote, seit Präsident Rodrigo Duterte den Drogendealern den Kampf angesagt hat. Viele von Todesschwadronen ermordet, die ihren Opfern Pappschilder um den Hals hängen mit der Aufschrift: Ich war ein Drogenhändler. Aber mehr als 800 Tote gehen auf das Konto der Polizei. Vom Präsidenten ausgestattet mit einem Freibrief: Wenn sie sich widersetzen, dann schießt und schießt, um zu töten. And shoot him dead. Leutnant Rodel Visario und seine Leute arbeiten eine Namensliste ab, klopfen an die Türen ärmlicher Behausungen, fragen nach Drogen, blicken in ängstliche Gesichter. Mach den Mund auf, sag A und denk dran, wir beobachten dich. Manchmal nehmen die Polizisten einen Verdächtigen mit, was kein gutes Zeichen ist, denn nicht immer kehren die Festgenommenen zurück. Unsere Kinder waren in der Schule, als es passierte. Sie haben mir gesagt, sie würden ihn nur mitnehmen, damit er etwas unterschreibt und mit ihm reden. Und dann war er tot. Mein Mann war kein schlechter Kerl. Er hat Drogen genommen, aber das hat er nicht verdient. Leutnant Visario trägt eine tadellos gebügelte Uniform, hochglanzpolierte Lackschuhe und eine silberglänzende Beretta am Gürtel. Er hat sie häufig benutzt in letzter Zeit. Wenn sie unser Leben bedrohen, dann töte ich sie. Nein, ich mache mir darüber keine Gedanken, überhaupt nicht. Ich sorge mich um die Kinder. Aber wenn Drogendealer oder Süchtige sich mit uns anlegen wollen, dann töte ich sie. Selbst der Menschenrechtskommissar der philippinischen Regierung bemängelt fehlende Ermittlungen nach tödlichem Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Die Kritik verhallt ungehört, denn Menschenrechtler haben einen schlechten Ruf bei den Anhängern des Präsidenten. Für mich sind die Polizisten, die gegen Drogendealer kämpfen, Helden, Männer, die unser Land lieben. Und die ganzen Kritiker aus dem Ausland und Menschenrechtler sollten sich weniger um Kriminelle sorgen als um die Bürger der Philippinen. 91% der Filipinos stehen hinter der rigiden Politik ihres Präsidenten. Sie finden es gut, dass der endlich einer aufräumt mit den Kriminellen. Rodrigo Duterte hat die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, die Bucht von Manila mit den Leichen von Verbrechern zu füllen. Er scheint gewillt, dieses Versprechen einzulösen.